Die Weibervolksversammlung, zweiter Akt, erste Szene. Heroldin, die Nachbarin, der Nachbar. Lücke, Nachbar. Ich aber hole meine Hab und mustre sie Stück für Stück, sie auf den Markt zu bringen. Geht in sein Haus. Chorgesang fehlt. Zweite Szene. Der Nachbar lässt durch zwei Sklaven verschiedene Stücke Hausrat heraustragen und stellt sie in Reih und Glied wie zu einer Prozession vor dem Hause auf. Von meiner Habe tritt zuerst hervor, Mehlschwinge, steh hier, Schöne, schön geputzt, in die schon mancher Mehlsack sich ergoß, sei heut gepuderte Korbträgerin. Wo ist die Sesseljungfrau? Kachel, komm, wie schwarz du bist, als hättest du gekocht Schwarzhaarpomade für Lysikrates. Geh ihr zur Seite, Kammerjüngferchen, du, Wasserträgerin, dein Platz ist hier, du hieher, holde Zitterspielerin, die mich zur Volksversammlung lang vor Tag oft durch ihr schmetternd Morgenlied geweckt. Der Muldenträger vor, die Honigwaben trägst du, die Ölbaumzweige bringt, die beiden Dreifüße samt dem Salbtopf stellt hieher, die Schaben und den andern Kram lasst weg. Dritte Szene, die vorigen, Schremes, Schremes für sich. Ausliefern sollt ich meine Hab? Ich wär ein Narr, der seinen Vorteil schlecht versteht. Nein, beim Poseidon überlegen will ich erst und prüfen, wie die Sachen gehen. Was, mein Erspartes, meinen sauren Schweiß für nichts und wieder nichts wegwerfen? Nein, klar in dem Handel muß ich sehn zuerst. Zum Nachbar. Ha! Guter Freund, wohin mit all dem Zeug? Bist du am Ausziehen, dass du alles hier herausschaffst? Oder soll's als Pfand? Nachbar, behüte, Schremes, warum denn stets in Reih und Glied? Der Festzug wird zum Ausrufer Hieron wohl gehen? Nachbar, nicht doch. Abliefern will ich's auf dem Markt, dem Staat, gemäß dem neuen Volksbeschluss. Schremes. Abliefern willst du? Nachbar. Freilich. Schremes. Nein, bei Zeus dem Retter, wie verrückt. Nachbar. Wieso? Schremes. Du fragst? Nachbar. Was nicht gehorchen soll ich dem Gesetz? Schremes. Na, welchem? Nachbar. Dem vom Volk Erlassenen. Schremes. Erlassenen? Welch ein Dummkopf bist du doch, Nachbar. Ich? Dumm? Schremes. Von allen Eseln weit und breit der Größte. Nachbar. Weil ich das Gebot befolge? Schremes. Befolgt ein kluger Mann denn ein Gebot? Nachbar. Ich hoffe, der zuerst. Schremes. Ein Schafskopf, ja. Nachbar. Du lieferst also nicht ab? Schremes. Werd mich hüten, bevor ich sehe, was die Mehrheit tut. Nachbar. Was wird sie tun? Sie rüsten all ihr Gut zur Übergab. Schremes. Ich glaub dir's, wenn ich's seh, Nachbar. Sie sagen's allenthalben. Schremes. Sagen sie, Nachbar, und rufen fort zum Markte. Schremes. Rufen sie, Nachbar. Geh mir mit deinen Zweifeln. Schremes. Zweifeln sie, Nachbar. Zeus soll aufs Haupt dich schlagen, Schremes. dich aufs Haupt. Glaubst du, abliefern wird, wer nicht verrückt? Das ist nicht Sitte hier, hier nimmt man nur, bei Zeus, die Götter machen's ebenso, Blick auf die Hände nur an ihren Bildern. Wir flehen, sie mögen Gutes uns bescheren, sie stehen und halten hin die offene Hand, man sieht's, nicht geben wollen sie, nur nehmen. Nachbar, Gottloser, lass mich tun, was meine Pflicht. Zum Sklaven, pack das zusammen jetzt, wo ist der Strick? Schremes, abliefern willst du in der Tat? Nachbar, gewiß, da bind ich die drei Füße. Schremes, o der Narrheit nicht zuzuwarten, was wohl auch die andern tun werden dann, hernach, sofort, Nachbar, was tun? Schremes, zu zögern, zu verschieben, zuzusehen. Nachbar, warum denn? Schremes, möglich, ein Erdbeben kommt, ein Meteor, ein Iltis rennt vorüber am Markt, da ist's dann ausgeliefert, Tölpel. Nachbar, ja, schön, am Ende fänd ich keinen Platz für meine Sachen mehr. Schremes, es hat wohl Not, komm übermorgen, und du bringst es noch an. Nachbar, so? Schremes, oh, ich kenn sie, auf die Zuschauer zeigend. Schnell ist abgestimmt, doch kaum beschlossen, streicht man den Beschluss. Nachbar, sie liefern ab. Schremes, und tun sie's nicht, wie dann? Nachbar, sie schießen ein. Schremes, und tun sie's nicht, wie dann? Nachbar, dann hauen wir sie. Schremes, und hauen sie euch, wie dann? Nachbar, fahr hin, mein Gut. Schremes, verkaufen sie's, wie dann? Nachbar, ei, berste Kerl. Schremes, und berst dich nun, wie dann? Nachbar, nun dann, Glück zu. Schremes, du lieferst also ab? Nachbar, das tu ich, meine Nachbarn seh ich auch hintragen. Schremes, dann wird auch Antisthenes es tun, viel lieber wird er freilich wohl sich 30 Tag und mehr von hinten lehren. Nachbar, geh mir. Schremes, Kallimachos, der Chorinstruktor, was liefert der denn? Nachbar, mehr als Kallias. Schremes, wegwerfen will der Mensch da Hab und Gut. Nachbar, was du nicht sagst? Schremes, als sähe man nicht täglich, wie's mit dergleichen Volksbeschlüssen geht. Denkst du denn nicht mehr an den Salzbeschluss? Nachbar, ich weiß. Schremes, und an das Kupfergelddekret, das man erließ? Nachbar, mir hat sich das Gepräge fest eingeprägt, denn von verkauften Trauben bracht ich das Maul voll Kupfermünzen heim. Nun ging ich auf den Markt, um Mehl zu kaufen, und wie ich schon den Mehlsack unterhielt, da rief der Herold aus, die Kupfermünzen sind abgeschätzt, es gilt nur Silbergeld. Schremes, und schworen wir nicht alle jüngst 500 Talent eintragen soll dem Staat, wie Euripides vorschlug, der 40. Da war Euripides ein goldner Mann, doch wie man's näher ansah, war es wieder das alte Lied. Es ging halt wieder nicht, und pechschwarz ward Euripides gemacht. Nachbar, das passt nicht, Freund, wir waren damals oben, jetzt sind's die Frauen. Schremes, drum werd ich beim Poseidon mich hüten, dass sie, Freund, mich nicht bepissen. Nachbar, weiß nicht, was du da faselst. Zum Sklaven. Bursch, pack auf! Vierte Szene. Die vorigen. Eine Heroldin. Heroldin. Hört, Stadtbewohner, also heißt ihr jetzt, geht, eilet schnurstracks hin zur großen Frau, damit das Los, wie es der Zufall trifft, euch sage, Mann für Mann, wo jeder speist. Die Tafeln sind serviert und reich besetzt mit leckerer Kost, sie brechen fast zusammen, Ruhbetten, weich mit Pelz und Teppiche sind dort, gefüllte Krüge, Frauen warten mit Salben auf, Seefische stehen am Feuer, der Hase steckt am Spieß, der Kuchen schwillt, Festkränze pflicht man, röstet Zuckerwerk, die jüngsten Frauen kochen Linsenmus, und unter ihnen prunkt im Reitermantel Smojas und schlägt den Frauen die Schüsseln aus. Im Pelzrock, in den zierlichsten Sandalen lacht, schäkert mit dem Jüngling dort der Greis. Holzschuh und Flausrock liegen nun daheim. So eilt denn. Leckerbissen trägt man auf bereits. Nun reißt das Maul auf ellenweit. Geht weiter. Fünfte Szene. Schremes, Nachbar. Schremes. Nun geh ich auch, was soll ich lange noch hier stehen, wenn so des Volkes Wille lautet. Nachbar. Wo willst du hin? Du hast ja nichts geliefert. Schremes. Zum Essen. Nachbar. Eh du steuerst, nicht wofern die Frauen gescheit sind. Schremes. Werde steuern, Nachbar. Wann? Schremes. An mir, mein Bester, soll's nicht fehlen, Nachbar. Wie? Schremes. Nun, andere, denk ich, liefern später noch, Nachbar. Zum Schmause gehst du dennoch? Schremes. Soll dich nicht ein Patriot, muß für den Staat nach Kräften mitwirken? Nachbar. Und verjagt man dich, wie dann? Schremes. Schlupf ich hinein. Nachbar. Und peitscht man dich, wie dann? Schremes. Verklag ich sie. Nachbar. Verlacht man dich, wie dann? Schremes. Stell ich mich an die Tür. Nachbar. Was tust du dort? Schremes. Den Tafeldienern reiß ich weg die Speisen. Nachbar. Ja, komm du nur, zu seinen beiden Sklaven. Du, Parmenon und Sikon, packt jetzo mein Gesamtvermögen auf. Schremes. Nun gut, da helf ich tragen. Nachbar. Gott behüte, am Ende sprächst du vor der großen Frau, was ich abliefre, als dein eigen an. Ab. Schremes, wie mach ich's nur bei Zeus, da braucht es List, dass ich mein Gut behalt und doch zugleich bekomme vom Gemeinbrei meinen Pacht gefunden. Mit dem Haufen dräng ich mich hinein zum Schmause. Marsch, voran zum Sturm. Ab. Chorgesang fehlt.